Erster, ich blickte auf und sah vier Hörner. Zweiter, ich fragte den Engel nach der Bedeutung. Er sagte, diese Hörner haben das Volk vertrieben. Dritter, dann zeigte mir der Herr vier Handwerker. Vierter, ich fragte, was tun diese Männer? Er sagte, sie besiegen die fremden Völker. Fünfter, ich sah einen Mann mit einer Messschnur in der Hand. Sechster, ich fragte, wohin gehst du? Er sagte, ich messe die Breite und Länge von Jerusalem. Siebter, der Engel an meiner Seite ging los. Ein anderer Engel kam ihm entgegen. Achter, er sagte, lauf zu dem jungen Mann. Jerusalem wird eine Stadt ohne Mauern sein. Neunter, der Herr sagt, ich bin wie eine Mauer aus Feuer um die Stadt. Zehnter, der Herr sagt, flieht aus dem Norden. Ich habe euch überall hin verteilt. Elfter, rettet euch nach Zion. Verlasst die Stadt Babel. Zwölfter, der Herr schickt mich zu den Völkern. Wer euch weh tut, verletzt Gott am Auge. Dreizehnter, ich werde gegen sie kämpfen. Dann erkennt ihr, der Herr hat mich gesandt. Vierzehnter, freue dich sehr, Stadt Zion. Ich komme und wohne bei dir. Fünfzehnter, viele Völker kommen an diesem Tag zu Gott. Sie werden sein Volk sein. Sechzehnter, der Herr nimmt das Land Juda wieder an. Er wählt Jerusalem wieder aus. Siebzehnter, alle Menschen sollen vor dem Herrn leise sein. Er kommt aus seinem heiligen Haus.